Sir William blieb nur eine Woche in Hunsford. Doch war dieser Aufenthalt vollkommen hinreichend, ihn von dem Glück seiner Tochter zu überzeugen, deren eheliche wie nachbarliche Verhältnisse ihm unverbesserlich erschienen. Während seiner Anwesenheit hatte sich Mr. Collins ihm hauptsächlich gewidmet und besonders die Morgenstunden dazu benutzt, den Schwiegervater in seinem Gig auszufahren, um ihm die Schönheiten der Gegend zu zeigen. Jetzt aber kehrte die Familie zu ihren gewöhnlichen Beschäftigungen zurück, und Elizabeth erkannte es dankbar, dass sie durch diese Veränderung nicht mehr von der Gesellschaft ihres Vetters zu ertragen hatte als vorher. Die Vormittagsstunden zwischen dem Frühstück und Mittagessen brachte er entweder im Garten arbeitend oder lesen und schreibend, auch wohl zur Abwechslung zum Fenster hinaus auf die Landstraße schauend zu. Das Zimmer der Damen hatte die Aussicht nach dem Hof hinaus, welche Einrichtung Eliza anfänglich auffiel, indem das Esszimmer nicht allein schöner und größer, sondern auch freundlicher gelegen war. Nachdem sie aber bemerkt, welchen Wert ihr würdiger Vetter auf die größere Frequenz legte und dass er seine geliebte Charlotte, wenn sie in diesem Zimmer gewohnt, häufiger mit seiner Gesellschaft beehrt haben würde, konnte sie nicht umhin, ihre Klugheit im Stillen zu preisen. Von ihrem Wohnzimmer aus konnte sie weder die Straße noch den Eingang in den Park übersehen, weshalb denn auch Mr. Collins nicht versäumte, jedes Mal zu melden, wenn Mr. Burke in ihrem Phaeton vorbeigefahren. Dann und wann hielt sie vor der Pfarrwohnung an, um sich einige Minuten mit Charlotte zu unterhalten, war jedoch selten zum Aussteigen zu bewegen. Es verging selten ein Tag, an welchem Mr. Collins nicht nach Rosings gegangen wäre, und nicht sehr viele, wo seine Gattin es nicht für nötig befunden, ihn zu begleiten. So dass Elizabeth, bis sie zu der Erkenntnis gekommen, dass Lady Catherine vielleicht noch einträglichere Stellen zu vergeben haben könnte, das Aufopfern so mancher Stunden nicht recht begreifen konnte. Als eine große Auszeichnung ward es betrachtet, wenn ihre Herrlichkeit sich zuweilen herabließ, in der demütigen Pfarrwohnung vorzusprechen. Nichts entging bei solchen kurzen Besuchen ihrer Aufmerksamkeit. Sie forschte nach den Arbeiten der Damen, sagte ihnen, wie sie dieses oder jenes anders machen müssten, tadelte die Einrichtung des Hauses und, wenn sie sich erbitten ließ, einige Erfrischungen anzunehmen, auch diese. Das Vergnügen, in Rosings zu Mittag zu speisen, wiederholte sich wöchentlich zweimal. Und abgerechnet den Umstand, dass jetzt nach Sir Williams Abreise nur ein Spieltisch zusammengebracht werden konnte, glichen sich diese Feste wie ein Ei dem anderen. Auswärtige Vergnügungen gab es außerdem nur wenige, weil die übrige Nachbarschaft zu fern lebte. Doch dies beklagte Elizabeth durchaus nicht, da sie ihre Zeit im Ganzen ziemlich angenehm verlebte. Die vertrauliche Unterhaltung mit ihrer Freundin gewährte ihr Freude, und der kommende Frühling lockte sie oft ins Freie. Ihr liebster Spaziergang, den sie meistens immer aufsuchte, während Mr. und Mrs. Collins ihre Aufwartung in Rosings machten, war ein entlegener Teil des Parks, wo sie ungesehen und ungestört von Lady Catherines Neugier Lust wandeln und ihren Gedanken nachhängen konnte. Auf diese ruhige Weise waren die ersten 14 Tage verstrichen. Ostern rückte heran und mit diesem Fest die Aussicht auf einen Zuwachs der Gesellschaft in Rosings, der in einem so kleinen Zirkel notwendig von großer Wichtigkeit erschien. Elizabeth hatte schon gleich nach ihrer Ankunft in Hunsford gehört, dass Mr. Darcy nächstens da selbst erwartet würde, und obgleich es nur wenige Menschen in ihrer Bekanntschaft gab, die sie ihm nicht vorgezogen hätte, versprach sie sich dennoch von seinem Kommen eine kleine Abwechslung in den einförmigen Rosings-Partien. Außerdem hoffte sie durch Beobachtung seines Benehmens gegen Mr. Burke, der ihm von Lady Catherine bestimmten Braut, manche Unterhaltung zu finden und zugleich die Hoffnungslosigkeit von Miss Bingleys augenscheinlichen Bemühungen nochmals bestätigt zu sehen. Lady Catherine schien sehr erfreut über den verheißenen Besuch. Sie sprach mit Ausdrücken der höchsten Bewunderung von diesen Neffen und konnte es kaum begreifen, dass Elizabeth und Mary schon öfter das Glück gehabt, ihn zu sehen. Seine Ankunft ward sehr bald im Pfarrhaus bekannt, in dem sich Collins den ganzen Morgen in der Gegend des Parks aufgehalten hatte, um die erste Nachricht von dieser außerordentlichen Begebenheit zu erhalten und seinen Damen zu bringen. Am folgenden Morgen eilte er nach Rosings, seine schuldige Aufwartung zu machen, und fand da selbst noch einen zweiten Neffen ihrer Herrlichkeit, welchen Darcy mitgebracht, Colonel Fitzwilliam, den jüngeren Sohn seines Onkels, ein Lord. Nachdem er auch diesem die ihm gebührende Ehrfurcht erwiesen und sich zum Aufbruch gerüstet hatte, äußerten die Herren zu Lady Catherines größtem Erstaunen den Wunsch, ihn nach Hause zu begleiten, um die Damen zu begrüßen. Charlotte, die aus ihres Mannes Zimmer das Kleeblatt ankommen gesehen, lief eiligst in das ihrige zurück und verkündete den beiden Mädchen die ihnen bevorstehende Ehre. »Diese Höflichkeit habe ich einzig und allein Eliza zu verdanken«, sagte sie lachend. »Es würde Mr. Darcy gewiss nicht eingefallen sein, mir seinen Besuch so bald zu machen.« Ehe Elizabeth noch Zeit hatte, ihren Anteil daran abzulehnen, verkündete das Klingeln der Haustür die Ankunft der Herren. Colonel Fitzwilliam, ein Mann von ungefähr 30 Jahren, nicht hübsch, aber in Anstand und Haltung den Gentleman verratend, führte den Zug an. Darcy sah noch ebenso aus, wie er in Herefordshire auszusehen pflegte. Er begrüßte Mrs. Collins mit seiner gewöhnlichen Zurückhaltung und deren Freundin mit dem Anschein der höchsten Ruhe. Elizabeth erwiderte seinen Gruß nur durch eine schweigende Verbeugung. Colonel Fitzwilliam begann sogleich mit der Leichtigkeit und Gewandtheit des Weltmanns eine Unterhaltung anzuknüpfen. Sein Vetter aber verfiel, nachdem er eine Bemerkung über das Haus und den Garten gemacht, in seine bekannte Schweigsamkeit und saß eine geraume Zeit, ohne den Mund zu öffnen. Endlich erwachte seine Höflichkeit und er wandte sich an Eliza mit der Frage nach dem Befinden ihrer Familie, worauf sie ganz kurz antwortete und gleich darauf hinzufügte: »Meine älteste Schwester ist jetzt 3 Monate in der Stadt gewesen. Haben Sie sie nicht zufällig dort gesehen?« Obgleich fest überzeugt, dass dies nicht der Fall gewesen, konnte sie die Frage doch nicht unterlassen, um zu sehen, ob er von dem, was zwischen Bingleys und Jane vorgefallen, unterrichtet war. Seine Antwort, dass er nicht das Glück gehabt, Miss Bennet dort zu treffen, erschien ihr etwas befangen. Sie ließ jedoch das Gespräch fallen, worauf die Herren sich sehr bald empfahlen. Colonel Fitzwilliams Liebenswürdigkeit fand vollkommene Anerkennung in der Pfarrwohnung, und die Damen freuten sich des angenehmen Zuwachses der Gesellschaft in Rosings. Es verstrichen indessen mehrere Tage, ohne dass sie eine Einladung dorthin erhalten hätten, ein Zeichen, dass sie sonst nur in Ermangelung besserer Gesellschaft geheischt wurden. Und erst am Osterfeiertag, beinahe eine Woche nach der Ankunft der Neffen, erfolgte beim Herausgehen aus der Kirche eine Einladung, den Nachmittag nach Rosings zu kommen. Lady Catherine und ihre Tochter hatten sich während dieser Zeit gar nicht sehen lassen, so wie auch Darcy. Fitzwilliam hingegen war mehrere Male im Pfarrhaus gewesen. Die Gesellschaft stellte sich zur bestimmten Stunde ein und ward von Lady Catherine zwar sehr höflich empfangen, doch nicht so herablassend wie sonst. Man merkte, dass sie jetzt nicht allein auf den Umgang mit ihrem Geistlichen und dessen Familie reduziert war, und sie unterhielt sich weit mehr mit den jungen Männern, besonders mit Darcy, als mit Mr. Collins oder den Damen. Colonel Fitzwilliam schien sehr erfreut, sie zu sehen. Jede Abwechslung war ihm in Rosings erwünscht, und Elizabeth hatte ihm gleich anfangs außerordentlich gut gefallen. Er setzte sich jetzt zu ihr und unterhielt sie so angenehm von Kent und Herefordshire, von seinen Reisen, von neuen Büchern und Musik, dass Elizabeth sich selbst gestehen musste, in diesen Zimmern noch nie so gut unterhalten worden zu sein. Und das Gespräch wurde so lebhaft geführt, dass es nicht allein Lady Catherines, sondern auch Mr. Darcys Aufmerksamkeit auf sich zog. Er hatte Eliza schon eine längere Zeit beobachtet und ihre Bewegungen mit einer gewissen Neugier verfolgt, ohne es jedoch zu wagen, sich unberufen in die Unterhaltung zu mischen. Lady Catherine hingegen kannte solche zarte Rücksichten nicht und rief, nachdem sie sich vergebens bemüht, aus der Ferne Anteil zu nehmen: »Wovon ist die Rede, Fitzwilliam? Was erzählen Sie, Miss Bennet? Lassen Sie es mich auch hören.« »Wir sprachen von Musik, Madam«, sagte er, nicht länger imstande, einer Antwort auszuweichen. »Von Musik? Dann muss ich bitten, laut zu sprechen. Es ist mein liebstes Thema. Es gibt gewiss nur wenige Menschen in England, die so viel Freude an der Musik haben und zu gleicher Zeit so vielen natürlichen Geschmack verraten als ich. Hätte ich mich früher damit beschäftigt, würde ich ohne Zweifel einen hohen Grad von Virtuosität erreicht haben, so wie auch Anne, wenn es ihre Gesundheit gestattet hätte. Wie geht es in diesem Punkt mit Georgiana, lieber Darcy?« Er freute sich, versichern zu können, dass seine Schwester bedeutende Fortschritte gemacht. »Das ist mir lieb zu hören«, fuhr Lady Catherine fort. »Sagen Sie ihr von mir, dass sie in diesem Punkt nicht zu viel tun könne und dass ich ihr den Rat gebe, sich fleißig zu üben.« »Ich kann versichern, Madam«, entgegnete er kalt, »dass sie eines solchen Rats nicht bedarf und ohne denselben aus freien Antrieb sehr fleißig in der Musik ist.« »Desto besser. Man kann hierin nicht zu viel tun. Ich werde es ihr nächstens selbst schreiben, dass ohne anhaltenden Fleiß keine Meisterschaft der Musik zu erlangen ist. Miss Bennet habe ich schon mehrere Mal versichert, dass sie es auf dem Klavier nie weit bringen wird, aus Mangel an Übung. Nun fehlt es ihr freilich bei Mr. Collins an einem Instrument, doch habe ich ihr schon zu oft gesagt, dass sie jeden Tag nach Rosings kommen kann, sich dort zu üben. In Mrs. Jenkinsons Zimmer steht ein Instrument, und in diesem Teil des Hauses ist sie keinem Menschen im Weg.« Darcy blickte beschämt über seiner Tante Unart nach einer anderen Richtung und antwortete nicht. Nach eingenommenem Kaffee erinnerte Fitzwilliam Eliza an ihr Versprechen, ihm etwas vorzuspielen. Sie setzte sich ans Klavier und er rückte seinen Stuhl näher heran. Lady Catherine hörte einige Minuten zu, fuhr dann aber mit ihrem anderen Neffen zu sprechen fort, bis dieser sich auch dem Instrument näherte und seinen Platz so nahm, dass er der anmutigen Spielerin gerade ins Angesicht schauen konnte. Elizabeth bemerkte es und wandte sich mit einem schlauen Lächeln zu ihm. »Sie versuchen, mich durch Ihr aufmerksames Zuhören aus der Fassung zu bringen, Mr. Darcy, aber es wird Ihnen nicht gelingen. Es ist eine gewisse Hartnäckigkeit in mir, die sich allemal widersetzt, wenn ich bei anderen den Willen, mich zu intimidieren, bemerke. In solchen Fällen nimmt mein Mut eher zu als ab.« »Ich sollte Ihnen eigentlich nicht widersprechen, wenn Sie mir solche bösen Absichten zutrauen, indem ich, seit ich die Ehre habe, Sie zu kennen, bereits oft zu bemerken Gelegenheit fand, dass es Ihnen Vergnügen macht, Meinungen auszusprechen, die im Grunde nicht die Ihrigen sind.« Elizabeth lachte über diese Schilderung ihrer selbst und sagte zu Fitzwilliam, »Ihr Vetter wird Ihnen eine vortreffliche Beschreibung von mir liefern und Ihnen raten, nicht ein Wort von dem, was ich sage, zu glauben. Ich betrachte es als einen unglücklichen Umstand, in diesem Teil der Welt, wo ich hoffen konnte, mich in den besten Kredit zu setzen, mit einem Mann zusammenzutreffen, der aus alter Bekanntschaft imstande ist, meinen wahren Charakter zu entwickeln. In der Tat, Mr. Darcy, es ist nicht edel von Ihnen gehandelt, alles zu berichten, was Sie Nachteiliges von mir aus Hertfordshire wissen, und unhöflich dazu. Auch möchte mich ein solches Verfahren reizen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, bei welcher Gelegenheit Dinge an den Tag kommen könnten, die Ihre Verwandten nicht ohne Entsetzen anhören würden.« »Ich fürchte Ihre Anklagen nicht«, sagte er lächelnd. »Lassen Sie hören, welcher Untaten er beschuldigt werden kann«, rief Colonel Fitzwilliam. »Ich brenne vor Begierde, zu erfahren, wie er sich unter Fremden benimmt.« »Sie sollen alles wissen, aber bereiten Sie sich auf etwas Schreckliches vor. Unser erstes Zusammentreffen war auf einem Ball. Und was glauben Sie wohl, was er auf diesem Ball tat? Er tanzte nicht mehr als 4 Tänze. Es tut mir leid, solche unglaublichen Dinge berichten zu müssen, aber er tanzte wirklich nur 4 Tänze, obgleich es sehr an Tänzern fehlte und mehr wie eine junge Dame in Erwartung eines solchen dasaß. Mr. Darcy, können Sie es leugnen?« »Ich hatte damals noch nicht die Ehre, mit irgendeiner anderen Dame außer meiner Gesellschaft bekannt zu sein.« »Sehr richtig. Und in einem Ballsaal gibt es auch keine Gelegenheit, sich den Tänzerinnen vorstellen zu lassen. Colonel Fitzwilliam, was soll ich nun spielen? Meine Finger erwarten Ihre Befehle.« »Vielleicht«, sagte Darcy, »würde ich milder beurteilt worden sein, wenn ich Bekanntschaften zu machen gesucht, aber ich habe nicht die Gabe, mich bei Fremden zu empfehlen.« »Sollen wir Ihren Herrn Vetter um die Ursache befragen?« sagte Elizabeth, sich fortwährend an Fitzwilliam wendend. »Sollen wir ihn fragen, weshalb ein gebildeter, wohlgezogener Mann, welcher lange genug in der großen Welt gelebt, sich nicht bei Fremden empfehlen kann?« »Diese Frage kann ich Ihnen ohne seine Hilfe beantworten, weil er es nicht will und es meistens nicht der Mühe wert hält.« »Mir geht«, sagte Darcy, Allerdings das Talent gewisser Personen ab, mich mit Leichtigkeit mit Menschen zu unterhalten, die ich nie vorher gesehen. Ich kann mich nicht gleich in jedermanns Ton finden oder mich für seine Angelegenheiten zu interessieren scheinen, wie ich so viele tun sehe. »Meine Finger«, sagte Elizabeth, »behandeln dieses Instrument nicht so meisterhaft wie so manche andere junge Damen. Sie haben nicht dieselbe Kraft und Fertigkeit, verstehen auch nicht, den Tönen den rechten Ausdruck zu geben. Aber dieses mangelhafte Spiel betrachte ich nur als eigene Schuld, als Folge versäumter Übung und glaube nicht, dass meine Finger unfähiger als andere sind, eine gewisse Virtuosität zu erlangen.« Darcy erwiderte lächelnd, »Sie haben recht. Sie haben Ihre Zeit besser angewendet. Wer das Glück hat, Ihnen zuzuhören, wird sicher nichts vermissen.« Er schien noch mehr sagen zu wollen, ward aber durch Lady Catherine unterbrochen, welche laut nach dem Gegenstand ihrer Unterhaltung fragte. Elizabeth begann wieder zu spielen, und ihre Herrlichkeit sagte zu Darcy, nachdem sie einige Minuten zugehört, »Miss Bennet würde ungleich besser spielen, wenn sie sich mehr übte und einen guten Londoner Lehrer haben könnte. Ihre Fingersatzung ist nicht übel, obgleich sie hinsichtlich des Geschmacks und Vortrags N weit nachsteht. Diese wäre gewiss eine ausgezeichnete Klavierspielerin geworden, wenn ihre Gesundheit ihr gestattet hätte, fortzufahren.« Elizabeth warf einen Blick auf Darcy, um den Eindruck zu sehen, den das freigebige mütterliche Lob seiner Braut auf ihn gemacht. Aber er verriet weder bei dieser noch bei irgendeiner anderen Veranlassung das geringste Zeichen von Liebe. Und aus seinem ganzen Benehmen gegen Mr. Burke schöpfte sie für Miss Bingley den Trost, dass er sie, wenn sie seine Verwandte gewesen, ebenso gern oder ungern heiraten würde als seine Cousine Anne. Lady Catherine fuhr fort, Bemerkungen über Elizas Spiel zu machen und sie mit manchen guten Lehren in Betreff des Ausdrucks und Vortrags zu beehren, die sie mit höflicher Nachsicht ertrug. Auf Bitten der beiden Herren blieb sie am Flügel sitzen, bis der Wagen die Gesellschaft nach Hunsford führte. Als Elizabeth am folgenden Morgen, während Mrs. Collins und Mary einen Geschäftsgang im Dorf machten, an den schreibend ganz allein zu Hause war, verkündete ein Klingeln an der Tür Besuch. Aus Furcht, von Lady Catherine überrascht zu werden und deren indiskrete Fragen aushalten zu müssen, verbarg sie ihren halb beendeten Brief, als die Tür aufging und zu ihrem großen Erstaunen Mr. Darcy allein hereintrat. Er schien selbst verwundert, sie allein zu finden, und entschuldigte sein Kommen durch die Versicherung, dass er geglaubt, sämtliche Damen zu Hause zu treffen. Hierauf nahm er Platz, und nachdem Eliza die gewöhnlichen Fragen nach dem Befinden der Bewohner von Rosings getan, die er auf seine bekannte, lakonische Manier beantwortete, schien eine gänzliche Stille eintreten zu wollen. Diesem Unglück vorzubeugen, sann Eliza auf einen Gegenstand der Unterhaltung. Sie gedachte ihres letzten Zusammentreffens in Herefordshire und neugierig zu erfahren, was er über die schnelle Abreise der Netherfielder Gesellschaft sagen würde, begann sie: »Sie verließen Netherfield im November vorigen Jahres sehr plötzlich, Mr. Darcy. Es muss für Mr. Bingley eine angenehme Überraschung gewesen sein, Sie und seine Schwestern so bald in London zu sehen, wohin er, wie ich mich erinnere, selbst erst den Tag vorher abgegangen war. Ich hoffe, Sie verließen ihn und die Seinigen wohl.« »Ganz wohl.« Da sie keine andere Antwort zu erwarten hatte, fuhr sie nach einer kleinen Pause fort: »Wie ich gehört habe, gedenkt Mr. Bingley nicht, wieder nach Netherfield zurückzukehren.« »Er sprach diesen Vorsatz nie gegen mich aus, doch ist es nicht wahrscheinlich, dass er eine längere Zeit dort zubringen wird. Er hat so viele Freunde in der Stadt und ist in einem Alter, wo man täglich neue Freundschaften und Verbindungen schließt.« »Wenn er wirklich nicht die Absicht hat, nach Netherfield zurückzukehren, würde es für die Nachbarschaft besser sein, die Pachtung ganz aufzugeben, damit wir die Freude hätten, eine ansässige Familie dorthin zu bekommen. Aber es ist freilich auch nicht von Mr. Bingley zu erwarten, dass er solche Rücksichten nehmen sollte.« »Ich glaube, dass er nicht abgeneigt ist, die Pachtung wieder aufzugeben, sobald es unter annehmlichen Bedingungen geschehen kann,« entgegnete Darcy. Elizabeth schwieg. Sie wagte nichts mehr über seinen Freund zu sagen, und da sie keinen anderen Gegenstand wusste, überließ sie ihm die Mühe, einen aufzufinden. Er verstand den Wink und begann: »Dies scheint ein sehr bequemes Haus. Ich glaube, Lady Catherine hat viel dazu beigetragen, es für Mr. Collins bestmöglichst einzurichten.« So glaube ich auch und bin zugleich überzeugt, dass sie diese Wohltat keinem dankbareren Gegenstand erweisen konnte. Mr. Collins scheint sehr glücklich in der Wahl seiner Gattin gewesen zu sein. Allerdings, seine Freunde haben alle Ursache, ihm hierzu Glück zu wünschen. Es wird nicht viele Frauen in dieser Art geben, die ihn geheiratet oder, wenn auch dies, die ihn so glücklich gemacht hätten wie Charlotte. Ich erkenne ihren vortrefflichen Verstand an, obgleich ich ihre Wahl nicht für das Klügste, was sie je getan, erkläre. Doch sie scheint glücklich zu sein, und von Seiten der Vernunft betrachtet ist diese Heirat allerdings sehr vorteilhaft für sie. Es muss ihr sehr angenehm sein, in einer so geringen Entfernung von Familie und Freunden zu leben. Nennen Sie die Entfernung von 50 Meilen gering? Was sind 50 Meilen guten Wegs? Nicht viel mehr als eine halbe Tagesreise. Ja, das nenne ich eine sehr geringe Entfernung. Diesen Umstand würde ich nimmermehr unter die Vorteile oder Vorzüge der Heirat gezählt haben, rief Elizabeth. Ich würde niemals sagen, dass Mrs. Collins in der Nähe ihrer Familie lebt. Sie geben dadurch einen Beweis ihrer eigenen Anhänglichkeit und Vorliebe für Herefordshire. Alles, was nicht zur nächsten Nachbarschaft von Longbourn gehört, erscheint ihnen fern. Diese Worte sprach er mit einem Lächeln aus, welches Elizabeth zu verstehen glaubte. Er hatte dabei an Jane und Netherfield gedacht, und sie erwiderte errötend: »Ich will damit nicht sagen, dass eine junge Frau nicht auch zu nah bei ihrer Familie leben kann. Das Nahe und Ferne ist relativ und hängt von mannigfachen Umständen ab.« Wo Vermögen genug ist, um die Ausgaben einer Reise nicht fühlbar zu machen, hört die Entfernung auf, ein Übel zu sein. Aber das ist hier nicht der Fall. Mr. Collins hat zwar sein reichliches Auskommen, aber dennoch nicht genug, um häufig solche Reisen machen zu können. Und ich bin überzeugt, dass meine Freundin selbst die Hälfte des Wegs kaum für eine geringe Entfernung von ihrer Familie gelten lassen würde. Darcy rückte seinen Stuhl näher an den ihrigen und sagte: »Sie können unmöglich eine solche Anhänglichkeit an Ihrer Heimat haben. Sie können nicht immer in Longbourn gewesen sein.« Elizabeth sah ihn erstaunt an. In seinem Inneren ging augenscheinlich eine Änderung vor. Er zog seinen Stuhl wieder zurück, ergriff ein auf dem Tisch liegendes Zeitungsblatt, überflog es rasch und sagte hierauf im kälteren Ton: »Wie gefällt es Ihnen in Kent?« Hierauf folgte eine kurze, von beiden Seiten sehr ruhig und lakonisch geführte Unterhaltung über das Leben in dieser Grafschaft, welch zum Glück bald durch Charlottes und ihrer Schwester Zurückkunft unterbrochen wurde. Das Tête-à-Tête schien sie in Erstaunen zu setzen, da sie berichtete, dass er aus einem Missverständnis Miss Bennets Einsamkeit unterbrochen hätte und stand, nachdem er noch ein paar Minuten schweigend dagesessen, auf, sich zu empfehlen. »Was kann seine Absicht sein?« sagte Charlotte, als er das Zimmer verlassen. »Liebste Eliza, du musst notwendig Eindruck auf sein Herz gemacht haben, sonst würde er uns nimmermehr auf diese familiäre Weise mit seinem Besuch beehren.« Als Eliza aber hierauf erzählte, wie stumm er neben ihr gesessen und wie viel Mühe sie sich gegeben, nur eine ganz gewöhnliche Unterhaltung im Gang zu bringen, musste Charlotte gegen ihre Wünsche selbst eingestehen, dass ihr nur der Mangel anderer Beschäftigung hierher getrieben. Die Zeit der Jagd war vorüber. Im Schloss gab es Lady Catherine, Bücher und ein Billard. Aber Männer können nicht immer zu Hause bleiben, und die Nähe der Pfarrwohnung oder der angenehme Weg dahin durch den Park oder vielleicht auch die darin wohnenden Personen veranlassten die beiden Vettern, fast täglich dort vorzusprechen. Sie kamen zu verschiedenen Zeiten des Vormittags, bald einzeln, bald zusammen, zuweilen auch in Gesellschaft ihrer Tante. Colonel Fitzwilliam augenscheinlich, weil er Gefallen an ihnen fand, welche Überzeugung sehr zu seinem Gunsten ausgelegt wurde und ihn allen noch mehr empfahl. Elizabeth ward sowohl durch sein deutlich ausgesprochenes Wohlgefallen an ihr, als wie auch durch ihre eigene Freude an seinem Umgang wieder lebhaft an ihren früheren Liebling George Wickham erinnert. Und wenn Colonel Fitzwilliam diesem auch an äußerer Schönheit und einnehmendem Wesen nicht gleichkam, übertraf er ihn dafür an Bildung und gründlichem Wissen. Aber weshalb Darcy seine Besuche im Pfarrhaus so oft wiederholte, blieb allen ein unergründliches Rätsel. Aus Liebe zur Geselligkeit konnte es nicht geschehen, denn er saß oft 10 Minuten ohne den Mund zu öffnen. Und wenn er sprach, geschah es offenbar mehr aus Gefühl der Notwendigkeit, denn aus Wahl oder Freude an der Unterhaltung. Er schien selten belebt. Mrs. Collins wusste nicht, was sie aus ihm machen sollte. Fitzwilliam lachte oft über seine vielsagende Schweigsamkeit und suchte den Damen begreiflich zu machen, dass sie aus verschiedenen Gründen entstehe. Aber so viel Mühe Charlotte sich auch gab, zu erforschen, ob Liebe, nämlich Liebe zu ihrer Freundin Elizabeth, einer dieser Gründe sei, konnte sie doch nie ins Reine darüber kommen. Sie beobachtete ihn nun genauer, wenn sie in Rosings oder eher in Hunsford war, jedoch ohne ihrem Ziel näher zu kommen. Er betrachtete sie oft lange und anhaltend, aber der Ausdruck dieses Blicks war zweifelhaft, verriet mehr Geistesabwesenheit und Zerstreutheit als Bewunderung und Liebe. Sie hatte einige Mal der Möglichkeit einer solchen Neigung von seiner Seite gegen Eliza erwähnt, war aber von dieser darüber ausgelacht worden. Und da Mrs. Collins es für unrecht hielt, Erwartungen in ihr zu regen, die aller Wahrscheinlichkeit zufolge nur mit Täuschung endigen konnten, schwieg sie selbst darüber. Dass ihrer Freundin Abneigung gegen ihn augenblicklich verschwinden würde, sobald er wirklich ernstliche Absichten äußern sollte, bezweifelte sie keinen Augenblick. Wohl aber, dass es sich je so weit herablassen sollte, ihr Herz und Hand zu bieten. Deshalb gab sie ihn in diesem Sinne bald ganz auf und richtete nun ihr Augenmerk auf Fitzwilliam. Er war unbezweifelt viel liebenswürdiger als Darcy, bemühte sich augenscheinlich um Elizas Gunst und seine Verhältnisse, wenngleich nicht so vorteilhaft und glänzend wie die seines Vetters, waren immer noch glänzend genug für ein armes Mädchen.